Eine Tendenz, die mir wirklich Sorgen bereitet momentan, das ist einfach, dass der Einsatz von Softpower massiv zunimmt. Man hat erkannt, dass man hier Menschen steuern kann auf eine Art und Weise. Ich kann Menschen so steuern, dass sie in Zuständen glücklich sein werden, wo sie eigentlich nicht glücklich sein sollten. Man möchte auch den Menschen Schaden zufügen können, bis hin dazu, dass man Menschen nicht nur desorientiert, sondern sogar zerstört. Man muss sich Das wirklich steht bei der fragen. NATO drin, in der Strategie. Ja, wortwörtlich. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Marc spricht mit, heute Dr. Jonas Türkel. Herr Türkel, schön, dass Sie da sind. Hallo Herr Friedrich, vielen Dank für die Einladung. Sehr, sehr gerne. Sie sind aus dem weiten Regensburg angereist und bin auf Sie aufmerksam geworden über ein Interview beim SWR, SWR1 Leute. Da war ich auch schon. Und Grundlage für dieses Gespräch war Ihr neues Buch, der Bestseller Kognitive Kriegsführung, neueste Manipulationstechniken als Waffengattung der NATO. Also nichts, wo man jetzt denkt, okay, das muss jetzt SWR1-Leute irgendwie interessieren, aber nichtsdestotrotz wurden Sie eingeladen. Und bevor wir jetzt in das Thema reingehen, möchte ich kurz Sie vorstellen, unserem Publikum, Sie sind Amerikanist und Propagandaforscher. Was ist Propagandaforscher? Ist das ein eigenes Studienfach? Nein, also das kann man so nicht studieren, sondern bei mir war es halt so, das hat sich durch Motivation ergeben. Motivationsforschung fand ich immer schon super spannend. Und ich weiß noch, ich habe meine Zulassungsarbeit an der Universität über Motivation geschrieben und ich habe mir damals gedacht, ja, abgefahren, was es alles eigentlich schon für Techniken gibt, was man über die Menschen schon weiß. Haben wir ein Glück, dass das nicht missbraucht werden würde? Also sprich, ich habe keine Ahnung oder ich hatte keine Ahnung. Und ich habe halt dann gelernt, immer mehr, doch diese Techniken werden sehr bewusst angewandt, dieses Wissen wird ausgenutzt und so bin ich eigentlich zu Softpower gekommen, habe dann zu Softpower und Motivation meine Doktorarbeit geschrieben und bin über diese Softpower dann eigentlich auch zu Propaganda gekommen und das ist das, was ich jetzt hauptberuflich mache. Okay. Ja, ich fand es sehr interessant und spannend, das Interview beim SWR. Und ich hatte auch am Anfang so gemerkt, wie der Moderator ein bisschen irritiert war über ein, zwei Aussagen von Ihnen. Hatten Sie den gleichen Eindruck, dass er ein bisschen überrascht war? Also insgesamt muss ich sagen, fand ich das Interview fair und sachlich. Und das ist auch in Ordnung, dass ein Moderator mal sagt, ja, wenn man Inokulation erwähnt, was doch ein sehr ungewöhnlicher Begriff ist, dass der dann erstmal stutzt und nachfragt. Und ich glaube auch dieser Diskurs und diese Kontroverse, die muss Raum haben, das ist völlig in Ordnung, dass er dann sagt, das ist eine steile These und können Sie es belegen und dann kann ich es belegen und Gott sei Dank war es dann auch in eine kürzere Zeit möglich, die Quellen, in dem Fall auch eine Studie von Stratcom, der NATO strategische Kommunikationsabteilung, die sich für Inokulation interessiert, vorzulegen und dann war das Thema damit auch geklärt. Das fand ich tatsächlich sehr erfrischend, weil oftmals in den letzten Jahren, ich weiß nicht, wie Ihr Eindruck war, war aber der Diskurs oftmals nicht gegeben. Da ging es dann immer nur schwarz oder weiß. Es gab nie irgendwie Versuche, im Pluralismus einen Diskurs zu finden oder miteinander zu sprechen. Deswegen fand ich das tatsächlich gut. Und auch Ihr Buch kann ich nur empfehlen nochmals. Also war mehrere Wochen auf der Bestsellerliste. Absolut lesenswert, weil es auch verständlich ist. Wobei es natürlich auch ein schwieriges Thema ist momentan in der aktuellen Situation mit der Ukraine, mit der NATO und so weiter. Aber bevor wir jetzt tiefer in das Buch eintauchen und auch in die Themen Propaganda und Manipulation oder Massenpsychose, habe ich eine ganz andere Frage. Nämlich, ich habe gelesen, Sie waren nach Ihrem Studium auf Weltreise. Ja? Alleine oder mit Freunden, Freundinnen? Beides. Beides, okay. Ja. Und jetzt die Frage, die vielleicht viele interessiert. Welches Land hat Ihnen da am besten gefallen? Die Frage habe ich schon oft bekommen und ich kann es nicht sagen. Also ich war in sehr, sehr vielen Ländern und ich habe eigentlich überall sehr sympathische Menschen getroffen, tolle Erfahrungen. Jedes Land ist eigen, also auch das habe ich da mitgenommen, dass es doch unterschiedliche Kulturen gibt, ganz unterschiedliche Lebensweisen. Aber am Ende trifft man auf der ganzen Welt eigentlich viele nette, freundliche Menschen und das waren sehr, sehr tolle Erfahrungen. Und ich könnte jetzt da kein Land rauspicken. Für mich persönlich ein Highlight war, weil ich tauche sehr gerne, war so Tauchen am Great Barrier Reef. Wow. Also da mal mit der Yacht rausfahren ein paar Tage und viel Zeit unter Wasser verbringen, das war sicherlich ein Highlight. Aber im Großen und Ganzen könnte ich jetzt kein einziges Land rauspicken. Ich kann es nur unterstreichen, weil ich beende meine Videos immer mit der Aussage, die Welt ist viel besser, als wir immer glauben. Weil ich bin auch viel gereist und ich habe immer diese Herzlichkeit, diese Menschlichkeit überall, egal welche Kultur oder welche Religion dahinter stand, kennengelernt, Gastfreundschaft und das macht mich auch sehr positiv. Das heißt, wenn man reist, merkt man einfach, wie viele gute Menschen da draußen eigentlich sind. Ja. Kommen wir zu Ihrem Buch. Erklären Sie mal kurz und knackig für die Zuschauer, was ist Soft Power und auch gerne mit einem Beispiel für die Zuschauer. Ich kann es am besten erklären, eigentlich in Abgrenzung zu Hard Power. Und wir gehen jetzt mal von dem Beispiel aus, dass ich von Ihnen 20 Euro möchte. Wenn ich Hard Power verwende, dann zücke ich meine Waffe, halte sie an die Schläfe und sage, her mit dem Geld. Und höchstwahrscheinlich werde ich erst die 20 Euro von Ihnen bekommen. Aber wenn ich Sie frage, wie geht's Ihnen dabei, dann werden Sie sagen, ich bin wütend oder ich habe Angst. Und wenn Sie Angst haben, dann gehen Sie nach Hause, dann überlegen Sie nochmal, was hat der da gerade gemacht, und dann werden Sie wütend. Und die Zuseherinnen und Zuseher von diesem Video, wenn die mich sehen würden, dass ich Ihnen eine Pistole an die Schläfe halte, die mögen mich auch nicht mehr. Das heißt, Hard Power aktiviert immer unser psychisches Immunsystem für Gewalt, für Zwang. Das wollen wir nicht, wir wollen das bei uns selbst nicht und wir wollen das auch bei anderen nicht. Und wir haben dann Widerstand dagegen. Gleiche Ausgangssituation, Soft Power. Ich möchte wieder 20 Euro von Ihnen. Und jetzt würde ich so machen, ich könnte Ihnen ein Bild zeigen und auf dem Bild ist ein Kind, das weint, das ist abgemagert. Und ich sage, schauen Sie sich mal dieses Kind an. Genau, Sie würden sofort Mitleid empfinden, ja, und Sie würden mir höchstwahrscheinlich das Geld geben. Vielleicht sagen Sie noch, ja, wieso nur 20 Euro und nicht 80 Euro, dann kann ich das im Monat noch Essen kaufen und hat das noch Freunde, dann kann ich das noch irgendwie unterstützen. Also, ich hätte wieder das Geld von Ihnen. Ja. Sie, und wenn ich Sie jetzt frage, wie geht's Ihnen, dann würden Sie sagen, mir geht's gut, ich mache das gerne. Und hier war ich halt mit Software unterhalb von dieser Wahrnehmungsschwelle unterwegs. Ich habe Sie auf eine Art und Weise beeinflusst, die Sie gar nicht mitbekommen haben. Und da gibt es eben sehr, sehr viele Techniken, wie ich Menschen mit Softpower lenken kann, so dass sie es nicht mitbekommen, so dass sie keinen Widerstand dagegen entwickeln. Und vielleicht wäre ein dritter Aspekt hier auch noch spannend. Und zwar, wenn jetzt jemand gut aufgepasst hat, der sagt, wieso eigentlich nur Hard- und Softpower? Wenn der 20 Euro will, kann er es nicht begründen. Und dann, wenn ich rauszoome und sage, lass uns doch mal weggehen von diesem einzelnen Beispiel hin zur Demokratie, dann bin ich daher eigentlich an dem Punkt, wo ich hin möchte, dass ich sage, wir möchten eigentlich in der Demokratie, in einem Debattenraum als Gesellschaft uns mit Argumenten austauschen. Ich müsste begründen, warum 20 Euro, ja, ich habe Ihnen vielleicht vorher mal 20 Euro geliehen, jetzt will ich zurück, oder mir fehlt gerade der Geldbeutel, ich zahle es morgen sicher zurück, wie auch immer. Man müsste Argumente vorbringen. Und hier wissen wir aber aus der psychologischen Forschung, dass es halt so ist, dass wir einen sogenannten Bestätigungsfehler in uns eingebaut haben. Also das heißt, wenn wir von was überzeugt sind und was glauben zu wissen oder was sicher wissen, dann wollen wir nicht, dass neue Argumente kommen und wir müssen unsere Ansicht nochmal auf den Kopf stellen. Das heißt, wir sortieren neue Informationen, die kommen, nach, passen die zu meinen Informationen, die ich schon habe, zu meinen Glaubenssätzen, dann nehme ich die auf und wenn nicht, dann lasse ich die weg. Und vielleicht geht es Ihnen auch so, man geht selten eigentlich in eine Diskussion und sagt, jetzt gehe ich mal da rein und lasse mich komplett vom Gegenteil überzeugen. Machen wir nicht, sondern wir gehen in eine Diskussion und sagen, ich erkläre mal den anderen, warum die falsch liegen. Und das machen die anderen aber auch. Und ich habe vor kurzem mit einer Professorin gesprochen für Demokratietheorie und die hat gesagt, ja genau, das ist eben der Punkt, dieser Debattenraum in der Demokratie, den es da geben sollte, der ist eine sehr, sehr große Herausforderung, weil wir dann eigentlich den Bestätigungsfehler überwinden müssen. Wir müssen uns austauschen über Sachargumente und müssen uns dann auch darauf einlassen, dass wir ja unsere Meinung mal ändern. Und was wir heute halt feststellen, dass eher Bernays gewinnt, Edward Bernays, der Begründer der modernen Propaganda, der hat gesagt, wenn Leute versuchen, andere mit Sachargumenten zu überzeugen, dann haben die keine Ahnung von Propaganda. Propaganda funktioniert nie über Emotionen, sondern immer über Gefühle. Und das ist halt das, was wir heute auch feststellen, dass dieser Debattenraum immer wieder von sehr, sehr mächtigen Akteuren mit sehr viel Wissen über Psychologie, über Softpower unterlaufen wird und sozusagen die Emotionen immer wieder über das rationale Argument triumphieren. Sehr faszinierend, auch sehr gut beschrieben im Buch. Dazu gehört auch das Nudging wahrscheinlich, ne? Dass man praktisch versucht, mit Informationen Leute in eine bestimmte Richtung zu bringen. Das ist dann auch eher dann praktisch Soft Power. Genau. Also es gibt ganz, ganz viele verschiedene Konzepte momentan. Ich habe Propaganda, Public Relations, kognitive Kriegsführung, strategische Kommunikation, Nudging und. Und dann stehe ich vor so einem Begriffswirrwarr und ich kenne mich gar nicht aus. Und da sage ich halt, was ist denn der gemeinsame Nenner von diesen ganzen Konzepten? Der ist, dass die alle auf die eine oder andere Art und Weise Softpower verwenden. Manipulation. Genau. Und wenn Sie wollten, könnten wir noch ins Detail gehen, was Bitte. Nudging angeht. Gerne. Nudging ist halt ein Konzept, das gibt es seit 2008 von Thaler und Sons. Das sind zwei amerikanische Professoren, die ein Buch geschrieben haben. Und was sie eigentlich machen mit dem Buch ist, sie sagen, wir wissen jetzt, das ist übrigens ein Jurist und ein Wirtschaftswissenschaftler, erstaunlicherweise schreiben hier ein sehr stark psychologisch eigentlich fundiertes Buch. Sie haben gesagt, wir wissen, dass Menschen Entscheidungen nicht rein rational fällen. Und diese Schwachstellen, aufgrund derer die Menschen halt emotional getriebene Entscheidungen fällen, die nutzen wir jetzt aus, um als kleine Elite eigentlich die Mehrheit der Menschen, die Masse der Menschen, die ein bisschen dumm sind, ich spitze es jetzt mal zu, aber die halt von ihren Trieben geleitet sind, in die richtige Richtung zu lenken. Und diese richtige Richtung, die wird eben vorgegeben. Und wie lenke ich die Masse? Mit Softpower-Techniken. Mhm. Und Daniel Kahneman, das ist ein Psychologe, der 2002 den Nobelpreis bekommen hat für Wirtschaftswissenschaften, weil er halt zeigen konnte, dass diese Theorie des Homo economicus, des Menschen, der rein rational seine Entscheidungen fällt und nur noch Kosten-Nutzen abwägt, dass die so nicht stimmt. In der Psychologie weiß man das schon seit 100, 120 Jahren. In Wirtschaftswissenschaften hat es noch eine Weile gedauert, bis sich diese Erkenntnis dann auch durchgesetzt hat. Da konnten sie Anfang der 2000er Jahre noch einen Nobelpreis damit gewinnen. Der hat gesagt, Nudge, dieses Nudging, dieses Buch und dieses Konzept hat die Welt verändert. Und jetzt kann man sich ja fragen, auch die Zuseherinnen und Zuseher, wenn es die Welt verändert hat, wie viel haben sie denn eigentlich schon davon gehört? Und ich halte öfter Vorträge und dann bin ich in einem Saal voll mit Menschen, die alle gut informiert sind und ich erkläre denen Nudging und ich sage, bei Nudging gibt es das Prinzip der Öffentlichkeit, Publicity Principle heißt es auf Englisch. Ja. Und eigentlich sollten die Menschen darüber Bescheid wissen. Und wenn ich frage, wer hat denn schon mal gehört von Nudging, es ist oft so, dass wirklich niemand sich meldet. Und dann sage ich, okay, dann ist offensichtlich dieses Prinzip der Öffentlichkeit nicht gut erfüllt und wir haben hier Nachholbedarf. Absolut, deswegen sitzen wir auch zusammen, um die Leute aufzuklären. Da geht es auch um einfach ja Intelligenz in die Bevölkerung zu bringen. Das gleiche auch mit Framing wird ja auch gerne verwendet, ist ja auch ein Teil davon. Können Sie ein paar Beispiele nennen der letzten Jahre, wo wir aktiv manipuliert worden sind? Weil ich bin davon überzeugt, dass wir täglich eigentlich sozusagen Opfer dieser Softpower oder Hardpower-Manipulationen sind und die Bürger das gar nicht so richtig mitbekommen haben, vor allem bei Softpower. Also nennen Sie mal ein paar Beispiele, wo Sie sagen, da wurden wir eigentlich alle de facto in eine falsche Richtung gelenkt durch Nudging oder da gab es ein Framing oder da wurde Softpower angewendet. Mhm. Also bei Framing würde ich sagen, Framing ist eine Technik, die auch bei Nudging eingesetzt wird. Und Framing heißt, den Rahmen setzen. Das heißt, wenn ich Ihnen jetzt was erzähle, dann habe ich unbewusst immer eine bestimmte Rahmenerzählung, die mitschwingt. Rahmenerzählung, Narrativ. Das ist das, worum es beim Framing geht. Und wie mache ich das? Es hängt sehr, sehr stark zusammen mit Sprache. Sprache funktioniert so, dass ich eigentlich, wenn ich Ihnen jetzt was sage, die Wörter kommen bei Ihnen an und ich liefere Ihnen so Pakete. Die Pakete, der Briefträger klingelt sozusagen, die Pakete werden geliefert, Sie machen die Tür auf, die Pakete kommen bei Ihnen an, Sie machen die auf, Sie haben sie schon in Ihrem Haus und mit jedem Wort kommt eigentlich so ein ganzes Paket und ein ganzes Bündel an Wertungen, an Deutungsrahmen, die mitgeliefert werden. Konkretes Beispiel wäre dieses Wort Verschwörungstheorie oder Verschwörungsideologie. Können die Zuseherinnen und Zuseher mal auch gedanklich mitfühlen, wenn ich dieses Wort sage, das Paket kommt an, was steckt da eigentlich drin? Es ist jetzt nicht unbedingt besonders positiv, oder? Es ist ein abwertendes Wort. Mhm. So, und ich kann mit Frames abwerten, ich kann aber auch aufwerten. Ich könnte sagen, westliche Wertegemeinschaft. Und auch hier, wenn dieses Wort ankommt, dann haben sie komplett andere Bedeutungen. Dann haben sie vielleicht Demokratie, Menschenrechte, Freiheit, Frieden, die werden damit geliefert. Und spannend ist, dass man die Frames natürlich auch kombinieren kann. Zum Beispiel ist es ja so, dass man im Jahr 1999 Serbien bombardiert hat. Ja. Und da gab es tote Zivilisten. So, und jetzt, wenn ich sage, tote Zivilisten, oder ich möchte es noch mehr zuspitzen, und ich sage, ich entschuldige mich dafür, aber ich formuliere es mal besonders krass, ich sage, zerfetzte Leichen von Frauen und Kindern. Jetzt schauen Sie mal, was das mit Ihnen macht, wenn dieses Paket bei Ihnen ankommt. Ja. Sofort, es zieht sich alles in einem zusammen und man sagt, bitte, das muss aufhören. Und damals, 1999, ist das Wort Kollateralschäden eben von der westlichen Wertegemeinschaft verwendet worden als Frame, als Deutungsmuster, um tote Zivilisten eben mit einem ganz anderen Wort zu beschreiben. Mhm. Wenn ich jetzt die Zuseherinnen und Zuseher oder Sie frage, was kommt bei Ihnen an, wenn ich das Wort liefere, Kollateralschäden? Sie schauen es an und Sie denken sich, Schaden habe ich vielleicht mal am Auto oder so, fahre eine Delle rein, nicht so schlimm, Kollateral, ja, blöd, kann mal passieren. Und so kann ich eigentlich, wenn die westliche Wertegemeinschaft Kollateralschäden hervorruft, aber Diktatoren in ihrem Krieg gezielt Zivilisten abschlachten, beides beschreibt eigentlich das Gleiche, aber ich kann hier mit den Wörtern, mit der Sprache ganz gezielt auf- und abwerten. Und bei Corona, das wäre jetzt ein anderes Beispiel, wissen wir, dass es in etwa 2000 neue Wörter, also auch neue Pakete gab, ganz neue Denkmuster eigentlich dadurch entstanden sind, durch Wörter wie Corona-Leugner. Auch Leugner ist ein Wort, das wertet sehr, sehr stark ab. Wir haben das Wort Impfschwänzer, so wie die Schulschwänzer, wo man sagt, die Kinder, was machen die jetzt da, laufen irgendwie in der Stadt rum und so, sollten eigentlich in die Schule. Vielleicht kommt die Polizei, packt die Schulschwänzer und fährt sie in die Schule. Impfschwänz, also man schwänzt was, was eigentlich die Pflicht wäre, wo man dran teilnimmt, oder ja, das Wort neue Normalität, auch das, wir können jetzt hier ins Detail gehen, man merkt, alleine mit Sprache kann man super viel machen, neue Normalität baut auf diesen Status Quo Bias, den wir eigentlich haben, wir wollen den Stand der Dinge jetzt, so wie er ist, gerne erhalten, wir wollen keine krassen Veränderungen, wenn ich jetzt sehr, sehr extreme Veränderungen habe, wie zum Beispiel am Anfang der Corona-Zeit mit Lockdowns, und ich sage jetzt aber als Wort, das ist das neue Normal, dann stelle ich eigentlich diesen Status Quo auf den Kopf und bringe ganz andere Gedanken wieder in die Köpfe und Herzen der Menschen. Und teilweise wurde das natürlich auch bewusst gemacht, bewusst genutzt. Und man sieht schon, das Feld Softpower ist eigentlich endlos. Wir sind jetzt nur bei der Sprache und da habe ich schon zig Beispiele, die ich wirklich bringen kann. Ist ein eigenes Forschungsfeld auch, zu dem sehr viel gearbeitet wird. Ja, also absolut faszinierend, weil wir alle wurden damit ja auch konfrontiert und wir alle, ich hatte auch ein gutes Interview mit Matthias Desmet zur Massenpsychose, wie man wirklich versucht hat, die Menschen in eine Richtung zu bewegen. Und das sehen wir in allen Bereichen, egal ob es um Klimawandel geht oder Corona oder auch Krieg natürlich. Wie kann man sich denn vor diesem Softpower schützen? Ich meine, Sie werden ja mit ganz anderen Augen durch die Welt laufen. Sie werden ja jeden Tag sofort erkennen, was jetzt hier gerade passiert, oder? Hat doch Ihr Leben wahrscheinlich komplett verändert. Sie werden anders die Nachrichten anschauen, anders mit Leuten reden, anders irgendwie Fernseher schauen, oder? Also erstmal ist es so, dass ich natürlich genauso wie jeder andere Mensch manipuliert werden kann. Niemand ist komplett sicher davor und ich sage halt, und das ist auch mir wichtig, man kann eigentlich wie so Brillen, man kann sich diese Techniken erarbeiten, wenn man weiß, wie sie funktioniert. Das mache ich sehr viel auch in meinen Vorträgen, hat man mehr Zeit, dann kann man sagen, okay, jetzt arbeiten wir uns mal, wie hat Propaganda funktioniert und dann habe ich so unterschiedliche Brillen. Darum arbeite ich auch gern historisch, weil da habe ich sehr, sehr gut belegt und dann kann ich auf die Berichterstattung heute blicken und dann sehe ich die auf jeden Fall mit anderen Augen. Ich erkenne Techniken, die ich vielleicht vorher noch nicht gesehen habe. Aber ich kann wirklich sagen, dass man mich genauso noch mit diesen Techniken erwischen kann. Ich weiß es noch, ich habe mal so eine Fernsehwerbung gehört, da hieß es, immer mehr Menschen in Deutschland benutzen dieses Shampoo. Und ich habe das gehört und dachte mir, gut, also immer mehr Menschen, die werden schon wissen, was die machen. Ab in den Supermarkt, habe mir das Shampoo gekauft. Am Ende hat es ein bisschen komisch gerochen und hat auch die Haare nicht besser gewaschen. Und dann habe ich im Nachhinein halt gelernt, okay, da wird der Herdentrieb ausgenutzt, wenn ich das kommuniziere, immer mehr Menschen machen das, dann will man genau, dass ich das denke, was ich am Ende gedacht habe. Und so kann man sich natürlich schon, dadurch, dass man die Techniken kennt, ein Stück weit rausziehen, aber ganz sicher ist niemand davor. Trauen denn Ihre Freunde und Bekannte Ihnen überhaupt noch oder verwenden Sie auch dann Softpower gegenüber den Leuten, die Sie kennen oder in Ihrem privaten Umfeld? Nein, also... also hinterfragt Sie noch nicht? Es ist natürlich ein komplett... andere Spielwiese, wenn wir als Menschen miteinander umgehen oder wenn zum Beispiel die Bundesregierung Nudging oder Werbeetat hat von 100 bis 200 Millionen, dann merkt man im persönlichen Bereich, herrscht ja, wenn man jetzt sagt, diese Manipulationstechniken, das sind Waffen und so wird es teilweise auch beschrieben, zum Beispiel Robert Cardini, das ist ein ganz bekannter Softpower-Forscher aus den USA, der beschreibt diese Techniken als Waffen der Einflussnahme. Und Softpower, es klingt ja so harmlos, es klingt so weich und es ist natürlich nicht so offensichtlich wie ein Gewehr oder wie ein Flugzeug oder wie ein Kriegsschiff. Aber im Endeffekt sind diese Softpower-Techniken, diese Waffen der Einflussnahme ganz genauso gefährlich. Aber was wir halt immer wieder sehen, wenn wir diesen Debattenraum anschauen, dass sich Akteure mit sehr viel Macht, mit sehr viel Wissen, mit sehr viel Geld hier einbringen und es ein unglaubliches Machtungleichgewicht gibt. Bundesregierung zum Beispiel 100 bis 200 Millionen pro Jahr für Werbung. Und Sie und ich will Ihnen da jetzt nichts unterstellen, aber wir können uns nicht pro Jahr mit 100, 200 Millionen in diesen öffentlichen Debattenraum einbringen. Nee. Kann eigentlich so gut wie niemand. Und da sieht man auch wieder, wir haben eine extreme Verschiebung von Machtverhältnissen, auch und gerade was Softpower angeht. Was ist da gerade die größte Gefahr Ihrer Ansicht nach, dass jetzt die Staaten anfangen, ihre Bürger zu nudgen, zu framen, Softpower einzusetzen? Oder was glauben Sie, was da gerade die größte Gefahrenstelle, das größte Risiko? Also eine Tendenz, die mir wirklich Sorgen bereitet momentan, das ist einfach, dass der Einsatz von Softpower massiv zunimmt. Mhm. Man hat erkannt, dass man hier Menschen steuern kann auf eine Art und Weise. Aldous Huxley hat das schon 1958 gesagt. Ich kann Menschen so steuern, dass sie in Zuständen glücklich sein werden, wo sie eigentlich nicht glücklich sein sollten. Und wie wird das gemacht? Indem die Herrschenden Softpower anwenden. Er hat damals nicht das Wort Softpower verwendet, aber darum ging es ihm eigentlich im Kern. Und wenn wir uns heute anschauen, wir haben Nudging, wir haben 400 Nudge-Einheiten weltweit, die seit 2008, seit diesem Buch entstanden sind. Wir haben kognitive Kriegsführung, wir haben Public Relations. Wir sehen, in immer mehr Bereiche der Gesellschaft dringt eigentlich diese hochprofessionelle psychologische Manipulation vor. Und gerade wenn wir uns dann Kriegspropaganda anschauen, wenn wir uns kognitive Kriegsführung anschauen, dann wächst natürlich die Gefahr, wenn man weiß, dass Propaganda und Kriege, Soft Power und Hard Power eigentlich immer Hand in Hand gehen und dass sie oft begleitend, vorbereitend und nachbereitend Soft Power Propaganda im Zuge von Kriegen haben, dann ist natürlich schon die Gefahr, wir hatten den Ersten Weltkrieg und da gab es als Medien Zeitungen. Pi mal Daumen. Es gab noch ein bisschen Theater, ein bisschen Kino, aber hauptsächlich die Zeitungen. Zweiter Weltkrieg, Zeitungen und Radio. Und heute haben wir Zeitungen, Radio, Fernsehen, Internet, Smartphone und, soziale Netzwerke. Wir geben sehr viel über uns preis. Propaganda wird immer ausgefeilter und die Gefahr ist natürlich, okay, wohin führt diese zunehmende Softpower, auch im Hinblick auf Kriege? Da reden wir gleich noch drüber. Wer sind denn die größten Player in dem Bereich? Gibt es da Firmen, Unternehmen, Persönlichkeiten, die da viel Macht ausüben, die da die Regierungen beeinflussen, beraten und so weiter? Also einzelne Player wird es mir jetzt schwer fallen, die rauszupicken, weil natürlich auch das, wenn ich alleine den Forschungszweig sehe, dann weiß ich habe hunderte oder tausende Forscherinnen und Forscher weltweit, die in dem Bereich arbeiten. Mächtige Akteure sind sicherlich diejenigen im digitalen Bereich, die meisten Daten besitzen. Also Google, Facebook, Amazon und so weiter, weil es ja so ist, wir haben durch das Internet zwar auf der einen Seite die Möglichkeit, dass wir uns immer mehr informieren, so diese helle Seite der Informationsrevolution. Wir können uns aus unterschiedlichen Quellen jenseits des Informationsmonopols des Staates informieren. Und auf der anderen Seite wird aber eigentlich so ein digitaler Zwilling von uns erstellt, der wird mit Daten gefüttert und immer wenn wir im Internet uns was kaufen, eine Reise buchen, einen Suchbegriff eingeben, eine Webseite ansurfen und, besteht die Gefahr, dass dieser digitale Zwilling gefüttert wird und man dann so eigentlich ein Persönlichkeitsprofil von uns erstellt, das sich dann wiederum mit Mikro-Targeting, zum Beispiel wie es Cambridge Analytica 2016 bei den US-Wahlen gemacht hat, Donald Trump hat es eingesetzt, die Menschen in die eine oder andere Richtung steuern kann. Also das ist auf jeden Fall die große Gefahr, wo diejenigen, die sehr viel Daten haben, auch sehr mächtig sind. Ja, Datengold, ganz klar. Ja. Wie kann sich der Zuschauer denn vor Softpower schützen? Gibt es da irgendwie 2, 3 Tipps, dass wir es durchschauen können, dass es irgendwie hinterfragt wird? Also erstmal ist es wichtig zu wissen, dass überhaupt Softpower eingesetzt wird. Absolut, deswegen sitzen wir hier. Genau. Wir stehen tagtäglich in der kognitiven Kriegsführung im Zentrum von einer hochmodernen psychologischen Kriegsführung. Und die NATO sagt schon, super, dass die Menschen das gar nicht wissen, dass sie eigentlich tagtäglich beeinflusst werden, dass um ihre Gedanken, Gefühle und auch um ihr Verhalten gekämpft wird, dann geht es noch leichter. Also erstmal das Bewusstsein, dass es überhaupt diese Manipulation gibt, ist schon mal wichtig. Und dann, ja, einfach die unterschiedlichen Brillen, zum Beispiel, ja, mit diesem Mehrheitseffekt oder Gruppeneffekt wird gearbeitet und. Das sind ganze Sammelsurium eigentlich an Techniken, wo ich mir immer die Brillen aufsetzen kann. Da kann ich drauf schauen. Das wäre eine Möglichkeit, wie ich es neutralisieren kann. Das ist auch das, was mich antreibt und auch ein Grund, warum ich dieses Buch geschrieben habe, weil ich den Menschen einfach viele Techniken an die Hand geben möchte, die sie selbst im Alltag beobachten können. Und ja, man kann sich gezielt zurückhalten, mal ein bisschen weniger Medien konsumieren und sich einfach immer für Frieden aussprechen, für einen demokratischen Diskurs auf Augenhöhe, ohne Softpower, ohne Manipulation. Und so kommen wir auch ein Stück weit wieder raus aus der Nummer. Aber wenn man sich jetzt für Frieden ausspricht, ist man jetzt auch schon gebrandet, dann wird man ja diffamiert heutzutage, dann ist man ja rechts. Mhm. Also das ist ja auch schon wieder eine Art Framing, oder? Verstehe ich das falsch? Es ist eigentlich so, dass immer, wenn es Kriege gab, natürlich starke propagandistische Bemühungen auch waren, Kriegspropaganda zum Beispiel im Ersten Weltkrieg. Man hat gesagt, wir müssen hier diesen Krieg führen, einen Krieg, um alle Kriege zu beenden und einen Krieg, um die Welt sicher für die Demokratie zu machen. Heute wissen wir, okay, damals hat man gesagt, einmal noch Krieg und dann ist gut. Das war aber der Erste Weltkrieg. Und dann gab es noch einen Zweiten Weltkrieg, dann gab es noch viele andere Kriege, den Kalten Krieg, Krieg gegen den Terror etc. Das heißt, das wäre mal eine Brille, die ich aufsetzen kann, diese Geschichte, okay, wir müssen jetzt noch einmal Krieg führen, dann ist gut, oder wir müssen die Demokratie verteidigen, oder wir müssen gegen Menschen kämpfen, die eigentlich kaum noch Menschen sind, diese gegnerische Abwertung. Und es ist immer möglich, Kriegspropaganda natürlich zu hinterfragen, aber teilweise ist es natürlich so, dass man das nicht möchte, sondern dass man eher um die Zustimmung für Kriege kämpft, um die Zustimmung für Waffenlieferungen. Und da sage ich halt, ist es möglich, auch das zu hinterfragen und sich immer für den Frieden auszusprechen? Mir liegt es sehr am Herzen und ich denke, das ist auch möglich. Wir können das. Absolut. Deswegen war ich auch so begeistert von Ihren Auftritten als auch vom Buch und wollte Sie auch unbedingt persönlich sprechen und kennenlernen, um zu sehen, was treibt Sie an. Inwiefern wurde denn Softpower eingesetzt während Corona? Hat Sie das persönlich erschreckt, wie schnell die Menschen irgendwie alle dann funktioniert haben, weil man gesagt hat, man muss sich irgendwie jetzt eine Maske anziehen aus Solidarität und so weiter? War das ein Experiment für Sie auch oder so eine Sozialstudie? Also ich kann inhaltlich zu Corona erstmal nichts sagen. Ich kann mir auf die Techniken blicken. Und was ich da halt sagen kann, dass schon sehr, sehr stark dieses Nudging eingesetzt wurde. Und was man beim Nudging verstehen muss, dass der rationale Diskurs über Sachargumente, der ist sehr zweitrangig. Die Studien zur Nudging, und ich habe sehr, sehr viele gelesen, die gehen eigentlich immer in die Richtung, Impfen ist der Weg aus der Pandemie. Oder wir müssen Masken tragen, wir müssen zu Hause bleiben, wenn Lockdown ist, so können wir Corona überwinden. Diese Fakten werden als gegeben vorausgesetzt. Ja. Übrigens gilt das bei anderen Themenbereichen genauso. Also man sagt zum Beispiel, wir müssen CO2 einsparen, um das Klima zu retten. Und das ist auch eine aktuelle Debatte, wo das vorausgesetzt wird. Und jetzt geht es nur noch um die psychologischen Techniken, wie bringe ich eben die Menschen dazu, dass sie die Maßnahmen befolgen, dass sie CO2 einsparen, dass sie sich impfen lassen. Also bei dem Thema, Entschuldigung, wenn ich kurz unterbreche, das heißt bei dem Thema Klimawandel, Energiewende und so weiter, sehen Sie auch Tendenzen, dass Nudging, Framing, Softpower verwendet wird? Also es ist Anfang diesen Jahres das Institute for Planetary Health Behavior gegründet worden, also Institut für planetare Verhaltensgesundheit. Und das ist schon eine neue Tendenz, wo wir auch noch genau drauf schauen müssen, wow. Dass eigentlich die Themen Gesundheit, Gesundheit des Planeten, Klimawandel, den Planeten schützen und selbst schützen, dass diese Themen auch in der Nudging-Forschung miteinander verknüpft werden, spielt auch die WHO eine Rolle, spielt auch die Rockefeller Foundation eine Rolle. Das sind sehr aktuelle Entwicklungen, da müssen wir einfach genau drauf schauen. Aber was man auf jeden Fall sagen kann, es gab intensives Nudging während der Corona-Pandemie und man hat dann halt auch festgestellt, jetzt könnte ich ja sagen, okay, Softpower, so weit, so gut. Die Menschen haben keinen Widerstand, es bleibt ohne Folgen. Aber ganz so einfach ist es dann nicht, weil es eine Studie gab, die im November 2022 erschienen ist und die hat eben herausgefunden, dass es gerade während der Corona-Zeit und auch als Folge von Nudging-Bewegungen eine große Spaltung der Gesellschaft gab. Und wie hat man das herausgefunden? Man hat eine relativ große Gruppe, so ein sogenanntes Diktatorenspiel spielen lassen, heißt das. Also da können einzelne Personen, Geimpfte oder Ungeimpfte, können anderen Personen in diesem Spiel Geld zukommen lassen. Man hat halt gemerkt oder man hat herausgefunden, diejenigen, die geimpft waren, die haben den anderen Geimpften viel Geld zukommen lassen und denjenigen, die nicht geimpft waren, wenig Geld. Also die Geimpften haben die Ungeimpften abgewertet. Andersrum war es anders. Also diejenigen, die nicht geimpft waren, die haben das Geld einigermaßen gleich an Geimpfte und Ungeimpfte verteilt. Also sind die Ungeimpften bessere Menschen gewesen oder wie? In der Studie war es halt so, dass man herausgefunden hat, Geimpfte werten die Ungeimpften eher ab und es gibt diese starke Spaltung in der Gesellschaft. Und jetzt könnte man ja sagen, okay, das ist doch eigentlich ein Zeichen dafür, dass auch dieser gezielte Softpower-Einsatz nicht folgenlos bleibt. Ja. Aber die Schlussfolgerung der Forscherinnen und Forscher in dieser Studie war dann, sie haben selber geschrieben, das ist jetzt ein bisschen kontraintuitiv, aber wir empfehlen jetzt eine allgemeine Impfpflicht, weil wenn alle geimpft sind oder wenn alle sich impfen lassen müssen, dann gibt es diese Spaltung nicht mehr. Mhm. Ist eine interessante Schlussfolgerung, die man sicherlich auch diskutieren muss. Gut, aber das heißt auch, dass praktisch diese Aussagen der Politiker weltweit, Pandemie der Ungeimpften und so weiter, diese Ausgrenzung derjenigen, die sich haben nicht impfen lassen wollen, dann doch bei den Menschen sich verfangen hat, die sich haben impfen lassen, um dann die Ungeimpften abzustrafen. Das ist schon interessant. Da geht es ja schon wieder tief ins Psychologische rein. Spannend. Kommen wir zum Thema Propaganda. Das ist ja auch ein Forschungsfeld von Ihnen. Wir haben schon drüber ein bisschen gesprochen, aber unter Propaganda versteht der Deutsche meistens irgendwie Fernseher, Radio, Goebbels und so weiter. Was ist denn Propaganda und wie erkennt man sie deutlich? Also Propaganda würde ich genau wie die anderen Begriffe einfach einordnen unter den gezielten Einsatz von Softpower-Techniken. Okay. Und erkennen kann ich sie, wenn ich weiß erstmal, dass sie heute noch stattfindet, unter anderen Begriffen. Heute heißt es halt Public Relations, kognitive Kriegsführung und so weiter. Wenn ich die Brillen kenne, wenn ich weiß, mit welchen Techniken gearbeitet wird, dann kann ich das ein Stück weit neutralisieren. Mhm. Und gibt es denn auch positive Beispiele für Propaganda? Nein. Gibt es nicht? Nein. Also wenn jetzt ein Fußballverein irgendwie Werbung macht, ist das nicht positiv? Oder wenn jetzt irgendwie eine Hilfsorganisation sagt, hier guck mal, wie Sie vorhin gesagt haben, da ist ein Bild von einem Kind in Afrika mit zerschlissenen Hosen, das ist nicht positiv zu bewerten? Oder es geht immer darum, praktisch die Menschen mit Softpower-Möglichkeiten zum Geld ausgeben, zu animieren oder Mitglied zu werden beim FC Bayern München oder... Ich sage halt, in einer Demokratie soll es ja eigentlich so sein, dass der mündige Bürger entscheidet und der entscheidet auf Grundlage von Sachargumenten. Das ist eine der Grundideen der Demokratie, eine der Konsequenzen der Aufklärung. Aufklärung, der Ausgang des Menschen aus seiner selbstverschuldeten Unmündigkeit. Und ich sage, ich lehne diesen Einsatz von Propaganda ab. Ich weiß zum Beispiel Edward Bernays, der hat gesagt, ja, die Antwort auf Propaganda, die kann immer nur sein, noch mehr Propaganda. Ich sehe das nicht so und ich stehe da auch beruflich wirklich dafür. Ich kriege immer mal wieder Anfragen. Wenn man einen gewissen Bekanntheitsgrad hat, dann kommen Firmen auf einen zu, große Unternehmen oder auch Einzelpersonen und sagen, können Sie mir nicht helfen? Wie kann ich die Techniken einsetzen für eine Kampagne, für mich etc.? Es ist wirklich nur fürs Gute. Und ich sage halt, ich lehne das immer ab. Sehr gut. Ich sage, wir brauchen nicht mehr Propaganda, sondern wir brauchen mehr Aufklärung. Dafür setze ich mich ein. Und Propaganda schickt eigentlich die Menschen wieder zurück in die Unmündigkeit und darum ist sie so gefährlich. Ja, ist auch meine Devise. Wir brauchen mündige Bürger, mündige Investoren, mündige Mitmenschen. Jetzt sind Sie aber natürlich ein Einzelfall, weil die meisten, oder es gibt es auch Gegenrede, gibt's hier, dass Sie angegriffen werden, vielleicht aus der Industrie, der Nudging-Industrie oder sind ja hochlukrative Jobs wahrscheinlich, die wir dann haben können bei Unilever und was weiß ich, bei der UN und so weiter. Gibt es da dann irgendwie Gegenwind oder? Also ich kann jetzt nur privat für mich sagen, dass ich sehr viel Zuspruch bekomme. Ich bekomme sehr, sehr viele Mails und ich kann die teilweise gar nicht mehr alle beantworten. Anfragen für Interviews, Anfragen für Vorträge. Die Menschen wollen wissen, wie es funktioniert. Und mein Eindruck ist schon, dass das Bewusstsein dafür, dass diese Propaganda massiv eingesetzt wird, dass kognitive Kriegsführung stattfindet, dass Manipulation tagtäglich stattfindet, das verstehen immer mehr Menschen und sie wollen auch wissen, wie es funktioniert. Und dieser massive Einsatz von Softpower, der bleibt einfach nicht ohne Folgen. Ja, ja, Case Sunstein hat ja auch geschrieben, also der Mitbegründer von Nudging, dass die Bürger nicht immer über alle Informationen verfügen können und deswegen müsste man sozusagen die Bürger mit der Nase drauf stoßen, um die besten Entscheidungen zu treffen. Das hat ja schon ein bisschen was Perfides, wie ich finde. Die Frage ist halt auch hier wieder, was sind die besten Entscheidungen? Exakt, ja. Wer entscheidet, was die besten Entscheidungen sind? Und gibt es überhaupt die besten Entscheidungen für eine große Anzahl von Menschen? Sollten das die Menschen nicht selbst entscheiden? Und eine andere Frage, die ich auch stellen kann, ist, diejenigen, die sagen, das ist das Beste, wenn ich davon ausgehe, dass Menschen Entscheidungen nicht rational fällen, ihre Meinungen auch nicht nur aufgrund von Fakten, sondern auch aufgrund von Gefühlen bilden, wie geht es dann bei den Entscheidungsträgern, die jetzt die Entscheidung fällen oder die das Richtige vorgeben, die haben ja die gleichen Schwachstellen. Also wir kommen eigentlich um diesen Debattenraum nicht drum rum. Und wenn einige wenige sagen, wir wissen hier, was richtig ist, was gut ist, das finde ich aus demokratietheoretischer Perspektive doch zweifelhaft. Ich möchte jetzt auch kurz Propaganda machen, nämlich für meinen eigenen Kanal und natürlich fürs Buch. Wenn du noch nicht Abonnent bist, dann bitte unbedingt Abo dalassen, auf den Button drücken und natürlich die Glocke aktivieren. Und nochmal das lesenswerte Buch von Jonas Kögel, Kognitive Kriegsführung. Und wir haben jetzt viel, viel wirklich über Propaganda, über Soft Power, Hard Power, Nudging, Framing und die ganzen Begriffe gesprochen. Jetzt möchte ich tatsächlich zur kognitiven Kriegsführung kommen. Was bedeutet das? Kurz zusammengefasst, die fortschrittlichste Manipulation, die es jemals gab. Und kognitive Kriegsführung ist bei Softpower eigentlich das zugespitzteste Softpower-Programm überhaupt. So extrem, dass schon Hard- und Softpower sich überlappen, Krieg und Frieden überlappen sich. Und wer nennt dieses Programm so? In dem Fall ist es die NATO, die diese kognitive Kriegsführung seit 2020 intensiv vorantreibt, mit dem erklärten Ziel, und auch das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen, den Menschen selbst als neuen sechsten Kriegsschauplatz festzulegen. Das heißt, wird entweder heißen Human Domain, also dann ist es der Mensch selbst, oder nur in Anführungsstrichen Cognitive Domain, dann stehen halt die Gedanken und das Gehirn sozusagen im Zentrum. Aber ja, die Vorläufer waren Informationskriegsführung, psychologische Kriegsführung und psychologische Operationen, die werden jetzt hier zusammengefasst mit so einem Umbrella-Term, also so einem Überbegriff kognitiver Kriegsführung und werden nochmal auf die Spitze getrieben. Also die NATO macht es seit 2020 offiziell. Unter diesem Namen, genau. Genau, ist Teil der Strategie und ist auch die edelste Art und Form und Weise, dass die Menschen vielleicht gar nicht bemerken, dass sie unterbewusst beeinflusst werden, dann eine Entscheidung zu treffen. Ganz nach dem Motto irgendwie, wir finden Krieg auf einmal richtig gut oder die Demokratie muss verteidigt werden und so weiter. Das verstehe ich schon. Können Sie jetzt ein paar Beispiele nennen für die kognitive Kriegsführung, die uns in den letzten Jahren seit 2020 oder vor allem vielleicht auch seit der Ukraine, dem Ukraine-Krieg uns entgegengekommen sind? Es ist natürlich für mich als Wissenschaftler schwierig, weil je aktueller die Beispiele sind oder je aktueller das Zeitgeschehen, desto schwieriger wird es, das Ganze aufzudröseln. Weil natürlich jetzt nicht, auch wenn es wünschenswert wäre, aber es läuft jetzt nicht bei irgendwelchen Sendungen so ein Spruchband unten durch, Achtung, hier findet kognitive Kriegsführung statt. Das heißt, man muss wirklich mit diesen Brillen draufblicken. Ich mache das auch. Und ein Beispiel dafür, wo wir es sicher nachweisen können, ist das, was auch Markus Reisner vom österreichischen Bundesheer gesagt hat. Der hat gesagt, das ist auf jeden Fall im Ukraine-Krieg ein Krieg der Narrative. Also es gibt das russische Narrativ, die sagen, wir verteidigen uns hier nur gegen die NATO-Expansion. Es ist eigentlich kein Krieg Russland gegen Ukraine, sondern es ist ein Krieg Russland gegen NATO, gegen die USA, die Russland immer weiter bedrängt haben. Und es ist eigentlich ein russischer Verteidigungskrieg, ein großer vaterländischer Krieg. Und auf der anderen Seite dieses Narrativ der Ukraine oder auch des Westens, dass es ein unprovozierter Angriffskrieg Russlands ist und man muss Russland stoppen, weil sonst lebt Putin seine imperialen Ambitionen so weit aus, dass er am Ende noch sich ganz Europa krallen wird. Ich spitze es jetzt mal ein bisschen zu, aber Frau Agnes Strack-Zimmermann hat ja gesagt, auf den Panzern von Putin steht auf nach Berlin. Und ja, das ist doch, also das ist das westliche Narrativ und diese beiden Narrative stehen halt wirklich im Kampf miteinander. Da dann angeschlossen natürlich die Frage, wer hat die Pipeline gesprengt? Also auch das wäre ein Bereich, wo sicherlich kognitive Kriegsführung stattfindet. Wie genau, können wir jetzt spekulieren. Aber Sie haben ja den Investigativjournalisten Seymour Hersh interviewt, der, ich glaube, im Februar diesen Jahres gesagt hat, die USA, Biden haben federführend diese Pipeline gesprengt. Dann ist relativ schnell nachher das Narrativ gekommen, nein, es war die Ukraine, es war vielleicht hier eine Spezialeinheit, die die Operation durchgeführt hat. Vorher, ich weiß noch, am Tag von der Sprengung habe ich Radio gehört und da kam, okay, jetzt ist was kaputt gegangen, wahrscheinlich war es Putin. So, und dann hat man die drei Narrative, war es Biden, war es Putin oder war es Doc Zelensky, was wusste der überhaupt? Und es wird relativ wenig, es ist jetzt mein Eindruck, relativ wenig nachgeforscht oder zumindest wenig offen kommuniziert, welches dieser Narrative denn jetzt wahrscheinlicher ist. Und was mir halt auch auffällt, also diese Narrative wird gekämpft, es steckt ein Weltbild dahinter. Je nachdem, ob ich jetzt sage, die USA waren es, habe ich ein komplett anderes Weltbild, wie wenn ich sage, Putin war es, wieder ein anderes Weltbild, wie wenn ich sage, die Ukraine war es. Und über diese Themen, wenn diskutiert wird, dann wird diskutiert, wer war es. Aber mein Kenntnisstand ist auch, und vielleicht können Sie das auch bestätigen, dass natürlich eine von diesen Pipelines ja eigentlich noch einsatzfähig wäre. Und das ist auch was, was mir auffällt, dass über diese Option relativ wenig gesprochen wird. Momentan kursiert ja in den Medien, okay, ist es nicht so, dass Russland seine Rohstoffe dann auch nach Indien verkauft und wir kaufen die dann mit einem Zuschlag nochmal, wir zahlen noch mehr und kaufen die dann ein Stück weit praktisch jetzt über den Umweg Indien. Darüber wird diskutiert. Darüber, ob man Nord Stream nicht doch vielleicht noch betreiben könnte, wird relativ wenig diskutiert. Und so stellt man fest, man hat Narrative, die es schwer machen, sich zu orientieren. Man hat gewisse Optionen, die gar nicht mehr im Debattenraum sind. Und es ist natürlich Spekulation, aber ich würde jetzt davon ausgehen, dass diese Narrative natürlich auch Teil der kognitiven Kriegsführung sind. Absolut. Ja, Sie haben vollkommen recht. Natürlich möchte man nicht, dass das billige russische Gas nach Europa kommt, nach Deutschland kommt, weil das war ja wahrscheinlich auch Grundlage für die Entwicklung, die wir aktuell sehen, um es mal diplomatisch auszudrücken. Und wir sehen ja auch, dass offizielle Anfragen anderer Parteien an die Regierung bezüglich, wie ist da der Wissensstand, was wurde jetzt herausgefunden, bezüglich der Sprengung dann nicht beantwortet werden. Und ich glaube, dieses Schweigen ist schon, eigentlich schon Antwort genug, aber da wird dann gleich wieder Verschwörungstheorien, jetzt schon wieder Nudging, generiert. Aber tatsächlich, es ging meiner Ansicht nach immer darum, dass man praktisch diese Heartland-Theorie, dazu hatte ich auch mal ein Video gemacht, durchlebt. Ich weiß nicht, ob Sie die kennen, Mehr von Kinder. Mackinder, genau, dass man praktisch die Intelligenzia des Westens, also Westeuropas, vor allem Deutschlands, mit den billigen Rohstoffen Asiens und vor allem Russlands nicht zusammenbringt. Und natürlich, das ist auch offiziell, natürlich vom Pentagon bestätigt, dass es schon ein Ziel ist, dass die USA die Nummer 1 bleibt und sind ja auch dann die Profiteure. Und wir hatten ja auch die Bilder von Victoria Nuland als auch Joe Biden, der ja selbst neben Olaf Scholz gesagt hat, man werde schon Wege und Möglichkeiten finden, diese Pipeline zu stoppen. Aber gut, das soll jetzt nicht unsere Aufgabe sein, aber da kann sich jeder Zuschauer ein eigenes Bild machen. Das Interview mit Seymour Hersh war ja auch ganz interessant und wir hatten ja vor dem Interview darüber gesprochen. Der Mann ist an die 90, ist ein absolut renommierter, hoch angesehener Investigativjournalist und ich glaube, da hat jetzt nicht irgendwie die Not als jetzt wegen dem Fame jetzt vor die Kameras zu kommen, sondern ihm geht es wirklich um die Wahrheit, um die Sache. Das war, glaube ich, immer so ein roter Faden in seinem Lebenswerk. Und ich denke mal, der wird jetzt auch wahrscheinlich Informationen haben, auf die wir halt nicht zugreifen können. Aber die Zukunft wird es wahrscheinlich zeigen, weil ich glaube tatsächlich, dass die Wahrheit rauskommen wird. Wir leben da auch in einer absoluten Zeitenwende. Herr Türkel, wie kann sich denn der Bürger vor kognitiver Kriegsführung schützen? Gibt es da eine Anleitung? Den totalen Schutz gibt es natürlich nicht, wie vor jeder Propaganda. Man kann sich nie komplett davor schützen. Aber eigentlich die Punkte, die wir schon angesprochen haben, wir wissen, dass die kognitive Kriegsführung stattfindet, die Techniken kennen, mit denen gearbeitet wird, bewusst auch Medien meiden, sich mal zurücknehmen. Ich mache es zum Beispiel auch so, dass ich lieber mal ein Buch lese, dann habe ich längere Zusammenhänge der Informationen und kann so die Zusammenhänge einfach besser aufnehmen. Und vielleicht noch ein anderer Tipp, den man den Menschen mitgeben kann, der auch mit den sozialen Netzwerken und mit der zunehmenden Digitalisierung bei der NATO und der kognitiven Kriegsführung heißt es Hyperkonnektivität, also der Tatsache damit zu tun hat, dass wir halt den ganzen Tag eigentlich vor digitalen Endgeräten sitzen, Informationen konsumieren, die dann wieder unser Weltbild prägen. Es gibt ja von Goffman diese Theorie mit Vorder- und Hinterbühne. Und was er meint ist, dass es gibt im Leben zwei Bereiche, die sind wichtig. Das eine ist, wir stehen wie beim Theater auf der Bühne und wir präsentieren uns, wir spielen die Rollen, die wir gerne spielen wollen, wir zeigen den Menschen die Masken von uns, wo wir gerne möchten, dass sie die sehen und wir haben eigentlich unser soziales Selbst, das wir nach außen präsentieren. Da spielen wir ein Stück weit eine Rolle. Und das zweite ist die Hinterbühne. Und das ist eigentlich der Bereich, wo ich durchschnaufen kann, die Masken fallen lassen kann, wo ich mich so zeigen kann, wie ich wirklich bin, vor den Freunden, vor der Familie. Und beide Bereiche sind eigentlich wichtig. Und was wir momentan feststellen, auch und gerade durch die sozialen Netzwerke, das ist, dass diese Vorderbühne zunimmt. Und vielleicht können Sie das auch nachempfinden, aber man hat schon, je mehr man im Internet ist, je mehr man sich auch selbst darstellt, das perfekte Foto vom Urlaub, von der Beziehung, von dem Beruf und so weiter. Man ist sehr, sehr viel auf der Vorderbühne. Diese Zeit nimmt zu und die Zeit auf der Hinterbühne, die schrumpft. Und es ist Dantes Vorstellung von der Hölle, dass wir nur noch Zeit auf der Vorderbühne verbringen und uns überhaupt nicht vor den Blicken der anderen schützen können. Und da wäre halt einfach auch ein Tipp, sucht, dass sich die Zuseherinnen und Zuseher wirklich gezielt suchen, Möglichkeiten und Bereiche in ihrem Leben, wo sie die Masken fallen lassen können, wo sie geschützt auf der Hinterbühne sind und auch das muss wirklich Raum haben. Und auch diese Hinterbühne und dieser persönliche Bereich, der kann helfen, dass man weniger anfällig für Propaganda ist. Absolut. Also weniger Medien konsumieren kann ich nur unterstreichen. Ja. Ich habe auch ein Video gemacht zu TikTok löschen und so weiter. Aber einfach mehr in die Natur gehen, mehr ins Gespräch gehen, Bücher lesen und auch mal sich Gedanken machen. Vor der Bühne, hinter der Bühne bin ich relativ gleich. Ich bin da sehr, sehr authentisch. Ich meine, gucken Sie mich an. Ich gebe relativ wenig Wert auf Äußerliches und so weiter. Und das wissen die Zuschauer auch zu schätzen oder die Leser, dass ich einfach Tacheles rede und da rede ich, wie der Schnabel mir gewachsen ist. Aber absolut d'accord kann ich nur unterstreichen. Jetzt hatte ich ja vorhin schon Ihren berühmten einen Auftritt beim SWR erwähnt und da haben Sie über die Inokulation gesprochen. Mhm. Vielleicht können Sie das kurz erläutern unseren Zuschauern, was das genau ist. Also nach dem Interview ist ja gesagt worden, okay, die Botschaft ist, die NATO manipuliert die Schülerinnen und Schüler. Ja. Und dann sage ich, okay, die Aussage, die ist ein bisschen zu schnell. Wir müssen es eigentlich schrittweise anschauen. Und ich würde es mit drei Schritten machen. Ich würde als erstes sagen, gibt es die Forschung zu Inokulation? Was ist Inokulation? Inokulation heißt psychologische Impfung. Der Grundgedanke ist, so wie ich jetzt bei einer medizinischen Impfung, ich bekomme eine kleine Dosis von einem Virus und wenn die Impfung funktioniert, dann bildet der Körper eben diese Antikörper und ich werde nachher nicht mehr krank, wenn der tatsächliche Virus dann kommt. Bei der psychologischen Impfung mache ich das Gleiche, aber ich mache es mit bestimmten Informationen. Ich mache es mit den Dingen, wo ich sage, die sind Missinformation, Desinformation oder Verschwörungstheorie. Die biete ich den Menschen in kleinen Dosen an und dann lernen sie, dass diese Informationen abzulehnen sind. Und da ist auf der Seite EU versus Disinfo sind sehr, sehr viele Beispiele aufgelistet, was denn jetzt gerade Desinformation oder auf Englisch heißt es dann Misinformation, Falschinformation, was es denn sein soll. Auch was Verschwörungstheorien sind, zum Beispiel ja alles, was Vertrauen in Regierungen untergräbt, was Vertrauen in Institutionen untergräbt, Vertrauen in die NATO, die Aussage, ja, die NATO-Osterweiterung ist eine Gefahr für Russland oder kann von Russland als Bedrohung empfunden werden, etc. Das sind alles Beispiele, die da angeführt sind für Falschinformationen. Und das bringe ich halt den Menschen bei, dass sie diese Informationen ablehnen. Das kommt auch aus der Zeit vom Kalten Krieg. Da gab es in den USA gab es so Schockmomente, wo einfach Soldaten aus dem Krieg, amerikanische Soldaten aus dem Krieg zurückgekommen sind und die haben dann plötzlich das Narrativ der freien demokratischen Welt hinterfragt, haben die USA kritischer gesehen. Man hat geschaut, okay, was ist denn mit den Soldaten da in Gefangenschaft passiert? Und was kann man denn machen, dass die in Zukunft diese Informationen gar nicht mehr aufnehmen, sondern dass die einfach stramm dieses Narrativ weiter vertreten, das sie vertreten sollen, westliche Wertegemeinschaft etc. Daher kommt die Forschung, die ist jetzt wieder aufgegriffen worden, also aus dem Kalten Krieg, dann nochmal lange Zeit Pause. Und jetzt gibt es wieder verstärkt die Forschung zur Inokulation. Also die gibt es auf jeden Fall. Der nächste Schritt wäre die Frage, hat die NATO Interesse an Bildung? Hat die EU Interesse an Bildung? Da muss man auch ganz klar sagen, ja. Also diese Inokulation auch, gibt es ein NATO Stratcom Paper, also von der strategischen Kommunikationsabteilung der NATO, wo man sagt, ja, man möchte die Inokulation vorantreiben, das ist ein wichtiges Thema. Und dann gibt es eigentlich zwei so Spielwiesen. Die eine, das ist diese Inokulation, die Impfung, die heißt Pre-Bunking. Also noch bevor die Informationen in mich reinkommen, habe ich schon ein Schutzschild. Da weiß man, das funktioniert. Also wenn es funktioniert, sehr, sehr gut, aber wenn ich es den Lernenden beibringe in der Schule, dann ist es natürlich abhängig von der Lehrkraft und es dauert ein bisschen, bis die Kinder dann erwachsen sind und so. Also das wäre eine sehr langfristige Art, wie ich beeinflussen kann. Das Zweite, mit dem gearbeitet wird, ist dieses Debunking, das sind die sogenannten Faktenchecker, also wenn die Narrative schon kursieren. Ein Beispiel wäre dann eben die Sprengung der Pipeline. Wie hat sie jetzt gesprengt? Dann werden halt gewisse Geschichten gedebunked, also man sagt, nee, die stimmen gar nicht und dann gibt es dazu Artikel. Diese beiden Werkzeuge haben wir an beiden haben NATO und die EU Interesse, also Pre-Bunking, Inokulation ist auch im Interesse der NATO. Und das dritte, der dritte Schritt wäre dann, wie finden diese Bemühungen genau in der Schule statt? Und hier wird es für mich natürlich schwer, eine pauschale Aussage zu treffen, weil natürlich Bildungsmaterialien bereitgestellt werden. Wir wissen, dass es Schulungen gibt, wir wissen, dass es Lernspiele gibt zu Inokulation, zu Verschwörungstheorien erkennen, wir wissen, dass es Fragebögen gibt und so weiter. Und ich kriege auch immer wieder Mails, wo mir Menschen schreiben, ja, mein Sohn, meine Tochter in der Schule, gut, dass sie sagen, die haben genau dieses oder jenes erfahren. Aber hier wird es für mich als Wissenschaftler natürlich schwer, genau zu sagen, was passiert momentan, weil Bildung ist Ländersache, was die Lehrerinnen und Lehrer im Klassenzimmer machen, ist auch erstmal ihre Sache. Von dem her, dieser dritte Schritt ist für mich sehr, sehr schwer einsehbar, auch weil es ein sehr aktuelles Programm ist, aber sicher ist, es gibt die Bemühungen, es gibt die Forschung und man möchte die auch vorantreiben. Ja, und das war wirklich auch new for me, also weil dass jetzt die NATO direkt in den Schulbetrieb eingreift beziehungsweise an den Schulen aktiv ist, ich glaube, das wissen wahrscheinlich 95% der Eltern nicht. Und das ist schon, wie ich finde, skandalös eigentlich natürlich, weil was ist die Absicht dahinter? Warum muss die NATO in Schulen in Europa eingreifen beziehungsweise den Unterricht mitgestalten? Gibt es da auch ein Budget, so wie bei der Bundesrepublik Deutschland, für 100, 200 Millionen Euro Werbemaßnahmen, um die Bevölkerung zu informieren? Also es gibt ein ziviles Budget der NATO, das auch zum Teil in diese Programme fließt, zum Teil in PR-Arbeit fließt. Es ist so Pi mal Daumen 400 bis 500 Millionen. Wow. Ist natürlich verglichen mit den Ausgaben für Rüstung, die ja nicht bei den NATO-Ländern über eine Billion sind, ist sehr, sehr wenig. Auf der anderen Seite, Propaganda ist sehr, sehr billig. Auch das macht Softpower sehr beliebt. Und das ist natürlich schon auch eine enorme Summe, die da investiert wird. Das macht mir auch tatsächlich Sorgen. Wenn wir jetzt schon über Faktenchecker sprechen, welche Rolle spielen denn die Medien bei der kognitiven Kriegsführung? Es gibt ganz viele unterschiedliche Blickwinkel auf Propaganda. Und mein Blickwinkel ist eher eine psychologische Perspektive. Also ich schaue mir eher die Softpower-Techniken an. Ich schaue mir an, wie wird gearbeitet, was ist so der Werkzeugkasten, wenn ich jetzt bei dem Bild bleibe, mit dem an dem Unbewussten der Menschen, das wie bei so einem Eisberg zu in etwa 90% unter der Wasseroberfläche wird, rumgeschraubt wird. Und die Rolle der Medien hat natürlich ein bisschen ein anderer Forschungszweig. Das machen eher die Medienwissenschaftler. Was man sagen kann und was mir halt auch aufgefallen ist bei den Dokumenten zur kognitiven Kriegsführung, da wird hauptsächlich die psychologische Brille verwendet. Man schaut sich die Neurowissenschaften an, diesen NBIC-Komplex etc. Was man auf jeden Fall sagen kann über die Medien, die kann ich mit einem Beispiel oder mit einem Bild relativ gut beschreiben. Das kommt von Walter Lippmann, der hat das schon für den Ersten Weltkrieg verwendet. Und zwar gab es damals eine Insel im Ozean, da haben Deutsche, Franzosen und Engländer gelebt. Und die war abgeschnitten von der Außenwelt. Und es gab kein Radio, das heißt, die hatten eigentlich keine Informationen. Es sei denn, das Postschiff ist vorbeigekommen und hat die neuesten Zeitungen gebracht. Und dann war es so, der Krieg hat schon getobt, der Erste Weltkrieg. Deutsche, Franzosen, Engländer haben sich schon getötet auf dem Festland und die Menschen auf der Insel hatten noch gar keine Ahnung. Dann mussten die warten, bis das Postschiff kommt, bis die Zeitungen eigentlich den Menschen sagen, okay, ihr seid Feinde jetzt. Und an der Stelle bricht die Erzählung ab. Aber man könnte jetzt spekulieren, was haben die dann nicht gemacht auf der Insel? Haben die dann plötzlich angefangen, Gartenschaufeln ausgepackt und sich gegenseitig bekämpft? Und war es dann so, der Krieg war ja dann 1918 zu Ende. Auf dem Festland haben die Menschen nicht mehr gekämpft und auf der Insel mussten die dann warten, bis das Postschiff kommt und den Menschen sagt, okay, Krieg ist zu Ende, ihr dürft wieder aufhören. Die, die dann noch gelebt haben, man weiß es nicht genau, wie die Geschichte ausgegangen ist. Aber der Punkt ist, und das ist Lippmann auch sehr, sehr wichtig, dass wir alle ein Stück weit auf so einer Insel leben. Keiner von uns kann in die Ukraine gehen und sich da genau informieren, was jetzt gerade passiert. Und dann fliegt man noch nach China und schaut danach und noch in die USA. Wir sind alle auf Medien angewiesen, dass die uns vermitteln, eigentlich ein Bild von der Welt, das einigermaßen objektiv ist, nach dem wir uns auch orientieren können. Und was in der kognitiven Kriegsführung gemacht wird, ist, dass man sagt, eigentlich würde man ja denken, wir haben im Moment so viele Informationen über das Internet, wir können mit ein paar Klicks können wir uns überall informieren. Ich war zum Beispiel erstaunt, dass ich mit relativ wenigen Klicks, man muss dann schon wissen, nach was man sucht, aber ich konnte diese Dokumente zur kognitiven Kriegsführung, die sind relativ leicht zugänglich. Braucht ein bisschen Zeit, man muss sich einarbeiten, aber man kann, wenn man weiß, wonach man sucht, kann man sich sehr, sehr breit informieren. Und dann denkt man, dann wird der jetzt Manipulation schwieriger. Tatsache ist, sie wird einfacher, weil wir haben so eine Informationsflut, es ist zu viel, es ist wie so eine Welle, die über uns hereinbricht und die uns eigentlich überschwemmt. Und jetzt stehen wir auf der einsamen Insel, wir wollen uns irgendwie informieren und wir werden überschwemmt von Informationen. Und jetzt sagt die NATO, lass uns das doch gezielt auch nutzen, lass uns die Aufmerksamkeitsspanne der Menschen überfordern, lass uns diese Welle an Informationen sozusagen noch größer machen. Und wenn uns dann das Wasser bis zum Hals steht und wir uns gar nicht mehr orientieren können, weil es einfach zu viel ist, dann reicht man wie so einen Rettungsanker, einzelne vertrauensvolle Informationsquellen. Und das wäre dann zum Beispiel ja bestimmte Zeitungen, wo man sagt, die sind vertrauenswürdig. Oder ein Beispiel wäre sicherlich auch die Tagesschau. Aber man sagt, informiert euch doch diese 15 Minuten am Tag bei der Tagesschau. Da habt ihr verlässliche, einigermaßen objektive Informationen. Und so kann ich eigentlich gezielt durch diese Überschwemmung mit Informationen und dann dem Darbieten von dem Rettungsanker, kann ich Menschen schon auf die eine oder andere Art und Weise steuern. Ein anderes Beispiel auch für Medien wäre diese Theorie von Herman und Chomsky. Müssen wir jetzt nicht ins Detail gehen, aber die Grundthese ist einfach, dass es in kapitalistischen Demokratien im System immer wieder Prozesse gibt, die dazu führen, dass die Medien nicht objektiv die Realität berichten, sondern schon auch im Sinne derjenigen, die sehr, sehr viel Macht und sehr viel Geld haben, weil die Medienrealität erstmal durch ganz viele Filterprozesse gelaufen ist, bevor sie bei einem Endverbraucher sozusagen ankommt. Also Noam Chomsky war bei mir auch schon im Kanal, auch ein sehr sehenswertes Video. Ich finde ihn ja großartig, einer der großen Denker aus den USA. Herr Türkel, wie informieren Sie sich über welche Medienkanäle? Ich versuche eigentlich das, was ich auch im Buch beschreibe, selbst zu machen. Also ich schaue, dass ich möglichst viele unterschiedliche Quellen, aus mich aus möglichst vielen unterschiedlichen Quellen informiere. Dieses Dime-Schema finde ich sehr wertvoll, also Dime aufgedröselt in, lass uns doch mal bei einem Konflikt schauen, was machen die Diplomaten, was sagt Annalena Baerbock, was sagt Scholz, was sagt Biden, was sagt Putin, was sagt Xi Jinping, und dann habe ich ganz unterschiedliche Standpunkte. Dann habe ich diesen Informationsaspekt, also mit welchen Informationen wird gearbeitet, welche werden vielleicht eher unterdrückt etc. Das wäre jetzt der Bereich auch von der psychologischen Kriegsführung, über den wir schon jetzt eine Weile sprechen. Dann schaue ich, was macht das Militär? Gab es die NATO-Osterweiterung? Wo stehen denn die Soldaten? Ja, die NATO-Osterweiterung gab es. Gab es den Einmarsch des russischen Militärs in der Ukraine? Ja, den gab es auch. Gab es vorher noch einen Bürgerkrieg? Ja, den gab es auch. Wie viele Tote gab es denn da? Etc. Und so kann ich einfach schauen, wo stehen die Soldaten? Dann habe ich aus geostrategischer Perspektive auch schon mal einen anderen Blickwinkel. Und der letzte Buchstabe, dieses E, auf Englisch wie Economics, sonst müsste ich sagen Dümwe, klingt auch irgendwie blöd. Also wir lassen das E mal stehen, aber wir sagen, es geht um Wirtschaft. Ja, wer profitiert davon? Wie entwickeln sich die Rüstungsausgaben? Gab es diese 100 Milliarden Sonderschulden, die jetzt aufgenommen wurden? Ja, die gab es. 2% BIP wird angestrebt für die Rüstungsausgaben etc. Also wenn ich schaue, wo sind die Geldflüsse? Welche Wirtschaftsinteressen stecken dahinter? Dann habe ich nochmal eine Ebene mehr. Und so habe ich halt ganz verschiedene Ebenen, die ich mir anschauen kann bei dem Sachverhalt. Und dann bin ich weniger leicht nur durch die psychologische Komponente hin und her schiebbar, manipulierbar. Und ich weiß, es braucht viel Zeit, aber für diejenigen, die sagen, nee, das ist mir zu anstrengend, ich kann mich nicht in jedem Sachverhalt informieren, ich möchte so eine schnelle Anleitung haben, dann würde ich halt sagen, die schnelle Anleitung wäre, sowohl Hard Power als auch Soft Power führen am Ende nicht zu mehr Frieden, nicht zu mehr Demokratie, nicht zu mehr Menschenrechten, sondern sie sind beide eigentlich Verursacher von viel Leid, viel Traumata und sehr viel Not auf dieser Welt. Und wir müssen beides kritisch hinterfragen und wir können uns immer für den Frieden einsetzen, Hard Power ablehnen, wir können uns immer für einen rationalen Diskurs einsetzen, Soft Power ablehnen, Manipulation ablehnen und das, wenn wir machen, dann sind wir schon mal einen großen Schritt weiter für Frieden, für Demokratie uns stark machen. Wir müssen den Debattenraum wieder stärken, wir müssen wieder dahin kommen, dass wir rational miteinander sprechen, ohne dieses ständige Unterlaufen mit Soft Power Techniken. Und dafür, wenn wir uns einsetzen, denke ich, dann haben wir schon mal einen ganz großen Schritt auch zur Neutralisierung von Propaganda und von kognitiver Kriegsführung gemacht. Mhm. Ja, kann ich alles nur unterschreiben. Das wäre eigentlich das perfekte Ende für das Video. Aber ich habe leider noch Fragen, tut mir leid. Jetzt sehen wir aber natürlich auch, dass Softpower immer mehr verwendet wird. Und wenn Sie jetzt gesagt haben, Sie haben sich versucht, über dieses Modell selbst zu informieren, was ist dann Ihr Ergebnis bezüglich jetzt dem ganzen Ukraine-Konflikt? Wo liegt da die Wahrheit? Weil bei uns im Westen hören wir immer die ganze Zeit bald vorbei und Kiew steht kurz vor dem Durchbruch und so weiter. Aber auf der anderen Seite geht der Krieg jetzt doch schon halt 18 Monate. Also was ist Ihre Quintessenz aus den Erfahrungen oder aus Ihren Informationen, die Sie generiert haben? Also ich kann mich zu den Sachfragen kann und möchte ich mich in dem Fall nicht äußern. Ich schaue halt auf die Propaganda, ich schaue auf die kognitive Kriegsführung. Was sagt die? Und das stelle ich fest, die nimmt zu. Ist die ein gutes Zeichen und ein schlechtes Zeichen? Das ist ein schlechtes Zeichen. Und natürlich die Gefahr wächst, wenn immer mehr Softpower eingesetzt wird, wenn wir das modernste Manipulationsprogramm in den Händen eines Militärbündnisses haben, ist es schon was, wo ich denke, sollte uns Sorgen machen. Und ein konkretes Beispiel, was mir natürlich schon Sorgen macht, ist, wenn Kriegspropaganda in heiklen Situationen angewandt wird. Es ist ja so, dass im November letzten Jahres, ich glaube, es war der 15. November, dass in Przeworów in Polen sind zwei Raketen eingeschlagen. Ja. Und Frau Agnes Strack-Zimmermann hat noch an dem Tag getwittert und Herr Lambsdorff dann kurze Zeit später ganz klar, das waren russische Raketen, Putin war es. Und da muss man halt mal innehalten und sich überlegen, okay, Polen ist ein NATO-Land, diese Raketen, wenn die tatsächlich von Russland abgeschossen wurden, dann müsste ja eigentlich Artikel 5 der NATO greifen, also diese kollektive Verteidigung, der Bündnisfall müsste ausgerufen werden. Und dann haben wir NATO gegen Russland, das heißt, in diesen Worten, die sind brandgefährlich, weil da steckt eigentlich der Dritte Weltkrieg drin. Und es kam dann Gott sei Dank raus, dass es einen kleinen und feinen Unterschied gab. Es waren nicht russische Raketen, sondern Raketen aus russischer Produktion, eben ukrainische Querschläger. Und so hat sich dann die Lage auch schnell wieder entspannt. Aber ich sage halt, das ist schon ein Spiel mit dem Feuer, wo wir sehr, sehr genau hinschauen müssen und wo auch Softpower am Ende sicherlich nicht zu mehr Frieden führen wird. Ja, vor einigen Wochen gab es ja auch diesen schrecklichen Anschlag auf den Marktplatz, Raketeneinschlag in der Ukraine. Da war ja auch dann die Aussage, es war auf jeden Fall ein ukrainischer Angriff. Ja. Und jetzt ein paar Wochen später dann kam leider heraus, oder dass es ein Blindgänger war oder ein Querschläger war, einer ukrainischen Rakete. Darüber hat man relativ wenig gelesen. Das verunsichert die Menschen natürlich viel oder stark, wenn man natürlich auf der einen Seite erstmal so ein Ausschlachten hört, dann hat es ja gleich geheißen, hier Putin der Böse und so weiter, was er ja auch ist. Ja, aber über die wahren Ursprünge dieser Rakete wurde dann wenig berichtet. Und das ist dann auch immer, wo ich denke, so voll, hat irgendwie so ein Geschmäckle, sagt der Schwabe. Wären wir denn ohne digitale Medien besser dran? Also wären wir dann weniger anfällig für Propaganda und für Softpower? Nein, also ich glaube nicht. Ich glaube, wenn es die digitalen Medien nicht gäbe, würden wir hier jetzt nicht sitzen. Stimmt. Würden uns nicht unterhalten. Ich hätte das Buch nicht schreiben können, weil ich nur über das Internet eigentlich Zugang zu den Informationen hatte. Und was man auf jeden Fall feststellt ist, das Tempo beschleunigt sich, auch durch die digitalen Medien. Wir können uns über immer viel, viel mehr Quellen informieren, als das noch vor ein paar Jahren der Fall war. Gleichzeitig ist es so, dass natürlich die Bestrebungen zunehmen, dass man diesen digitalen Raum unter Kontrolle bekommt. Man hat Cyberarmeen mit bis zu 60.000 Mann, die auch als eine von ihren Aufgaben haben, Propaganda zu verbreiten. Man hat Zensurbemühungen teilweise, es werden Videos gelöscht etc. Also der Informationskrieg tobt. Und das hat natürlich Risiken und Chancen, aber ich denke, es ist schon wichtig, dass wir auch diese Chancen, die wir haben, dass wir die nutzen. Wir können uns einbringen in den Debattenraum. Es kostet gar nicht so viel Geld heutzutage, seine Meinung auch im Internet zu teilen. Und das ist auf jeden Fall eine Botschaft, die Mut macht. Absolut. Jetzt haben wir ja in Deutschland auch in Europa den DSA, den Digital Services Act. Ist es auch vielleicht ein Teil dieser Strategie, Softpower zu implementieren? Weil wir wissen ja nicht, wer praktisch darüber bestimmt, was ist wahr und was ist falsch. Also es gibt ja kein Wahrheitsministerium, es ist alles ein bisschen willkürlich. Sehen Sie das kritisch oder sagen Sie, nee, das ist wichtig, brauchen wir auf jeden Fall in Zeiten der Desinformation, Telegram-Gruppen, irgendwelche Bots und so weiter oder irgendwelche Cyberarmeen, die die Menschen versuchen zu beeinflussen für die eine oder andere Geschichte? Also der Digital Services Act, der ist ja jetzt noch nicht lange beschlossen und da muss ich auch als Wissenschaftler einfach noch abwarten, okay, wie sich das Ganze auswirken wird. Aber es scheint auf jeden Fall so zu sein und das merkt man auch in den Dokumenten der NATO zur kognitiven Kriegsführung, dass dieser digitale Raum sehr, sehr wichtig ist und dass man sehr viel Aufwand betreibt, um den einigermaßen wieder unter Kontrolle zu bekommen und auch zu versuchen, dieses Informationsmonopol, das es ja früher gab, in Kriegen haben Staaten sehr, sehr stark versucht, das eigene Narrativ möglichst lückenlos präsentieren zu können. Das geht heute nicht mehr und ich denke, es wird auch in Zukunft so sein, dass dieses Informationsmonopol gebrochen ist, aber man kämpft natürlich verstärkt darum, auch wieder die sozialen Medien, den sozialen Raum und den Raum im Internet unter Kontrolle zu bekommen. Jetzt gibt es ja auch alternative Medien, es gibt Podcasts, es gibt Blogs, es gibt Videocasts, YouTube und so weiter. Ist das, also auch die ganzen alternativen Medienkanäle, ist das dann auch dann ein Dorn im Auge für, was ich, NATO oder Softpower-Unternehmen? Auf jeden Fall. Also Telegram wird auch in der kognitiven Kriegsführung nochmal verstärkt diskutiert und diese sozialen Netzwerke generell versucht man einfach unter Kontrolle zu bekommen, teilweise mit Cyberarmeen, teilweise ist es so, dass man KI drüber laufen lässt und schaut, zum Beispiel Verifix, dieser Gewinner des Innovationswettbewerbs zur kognitiven Kriegsführung, die haben so ein Tool entwickelt, dass sie soziale Medien überwachen mit einer KI, scannen und nach bestimmten Inhalten suchen, die Menschen gerade bewegen und die sie in die eine oder andere Richtung schubsen könnten. Das heißt, vorherzusagen, was bewegt die Menschen gerade. Ja. Braut sich zum Beispiel eine große Demonstration zusammen, wie ist die Stimmung, wie ist das Vertrauen in die Regierungen und so weiter. Und dann im nächsten Schritt nicht nur das Verhalten vorherzusagen, dass die Menschenwahl an den Tag legen werden, sondern auch gezielt selber Nudges einzuspeisen, also Botschaften in soziale Netzwerke zu bringen, entweder durch Influencer halt oder durch KI auch, durch Bots und damit dann wieder selber die Nudges zu setzen und die Menschen zu steuern. Und dabei wichtig ist halt, dass man die eigenen Informationen möglichst oft wiederholt, immer möglichst viele Kanäle darbietet. Und das ist der Bereich, der momentan sehr, sehr stark umkämpft ist, das Internet. Das klingt aber wirklich dystopisch und angsteinflößend, oder? Also wenn ich jetzt für KI und dass man die Leute beeinflussen möchte, das klingt ja wirklich nach Brave New World. Also was mir aufgefallen ist in Brave New World oder in Wiedersehen mit der schönen neuen Welt, das sagte Aldous Huxley, dass ja die Diktatoren der Zukunft ewig herrschen werden, weil sie die Zustimmung der Beherrschten erreichen werden. Mhm. Durch diese Softpower-Techniken, dadurch, dass sie die rationale Seite der Menschen umgehen. Und dieser Satz oder dieser Grundgedanke, wir werden ewig herrschen, das ist natürlich was in der kognitiven Kriegsführung mir aufgefallen ist, das wiederkommt. Da sagt man auch, man möchte eigentlich mit diesen Techniken der kognitiven Kriegsführung den endgültigen, finalen Sieg erringen. Man sieht einmal mehr, wie extrem die Programme sind. Man möchte nicht nur Menschen wie den Computer hacken können, sondern man möchte auch den Menschen Schaden zufügen können, bis hin dazu, dass man Menschen nicht nur desorientiert, sondern sogar zerstört. Man muss sich wirklich fragen. Das steht bei NATO drin, in der Strategie. Ja, wortwörtlich. Das heißt, man muss sich schon fragen, mit welchen Techniken mit hier gearbeitet. Wir wissen, natürlich kann ich durch Softpower Menschen zerstören. Ich kann zum Beispiel weiße Folter anwenden. Da gibt es dieses Kubark Manual von 1963. Es gibt Biedermanns Tabelle des Zwangs. Wir haben sehr, sehr gutes Wissen auch, wie man Menschen schaden kann. Und man kann wirklich nur davor warnen, dass man auch diese Softpower-Techniken unterschätzt, weil sie doch eigentlich genauso gefährlich sind und ihre Bedeutung immer mehr zunehmen wird im Vergleich zu diesen Hardpower-Waffen. Das war jetzt natürlich ein Schocker. Okay, das ist krass, das klingt ja schon fast evil, also muss man ganz klar sagen. Okay, die NATO. Mhm. Jetzt bin ich echt schockiert gerade, muss ich echt sagen, Wahnsinn, Menschen zerstören wollen. Jetzt sehen wir gerade den starken Aufschwung von künstlicher Intelligenz. Eigentlich kann man ja nichts mehr glauben. Ich habe vor kurzem ein Video gemacht, von mir Aaron hat es gemacht, da wo ich dann praktisch vor der Kamera stehe und ein paar Sätze einspreche und danach kann man meine Stimme 1:1 eigentlich über alles legen. Ich kann Sachen sagen, die ich nie gesagt habe, aber es klingt nach meiner Stimme und es ist mein Bild und es ist komplett synchron mit meinen Lippen und so weiter. Also eigentlich dürfen wir gar nichts mehr glauben, was wir sehen. Vielleicht sitzen wir gar nicht hier. Vielleicht sind Sie ein Avatar und ich bin nur irgendwie ein Algorithmus. Also wie kann also ist doch super gefährlich. Ich echauffiere mich da auch ein bisschen, dass in Zukunft auch Bilder generiert werden können, die vielleicht gar nicht passiert sind, aber die breite Masse es glaubt und dann irgendwie in die eine oder andere Richtung gedrängt wird. Ja, okay, danke. Nein, also man sieht, ja, dahin gehen die Bemühungen. Diese Forschung geht dahin. Man möchte, momentan können wir ja noch sagen, ich lehne Propaganda ab, ich schalte den Fernseher aus, ich schalte das Radio aus, ich lese gewisse Zeitungen nicht mehr. Das heißt, wir haben immer noch die Möglichkeit, dass wir uns dieser Beeinflussung entziehen, dass wir uns Propaganda entziehen, dass wir sie neutralisieren, dass wir uns für den Frieden aussprechen. Und meine feste Überzeugung ist, dass das auch in Zukunft noch der Fall sein wird. Aber wo man hin möchte, und das sieht man halt wirklich, das ist diese möglichst totale Kontrolle der Gedanken und Gefühle und auch des Verhaltens, dass ich eigentlich sowas bekomme wie eine Fernsteuerung, mit der ich dann die Gedanken und Gefühle steuern kann. Und dann könnten wir uns nicht mehr dagegen wehren. Und der Bereich, der hier halt wichtig ist und der NATO sehr wichtig ist, das ist dieser sogenannte NBIC-Komplex, den wir vorher schon mal kurz angesprochen haben, also Nanotechnologie, Roboter, die einen Millionstel Meter groß sind, Biotechnologie, gibt es zum Beispiel sowas wie Präzisionspathologien, also Krankheiten, die zum Beispiel auf eine bestimmte Feldfrucht gehen, die nur in einem Land vorkommt und da die Ernte vergiften oder bestimmten Ethnien gezielt ins Visier nehmen. Das sind Bereiche, zu denen wird geforscht. Informationstechnologie, das wäre jetzt der ganze digitale Bereich, Computer, künstliche Intelligenz und dann eben noch die Kognitionswissenschaften. Wie funktioniert unser Gehirn? Wie funktioniert die Psyche? Ein hochmoderner Bereich, der momentan so einen ja, gefährlichen Cocktail ergeben soll, sagt Duc Loisel, mit dem man die Menschen noch weiter manipulieren kann. Genauso wie natürlich ein Wettrüsten stattfindet, mal stattgefunden hat. Bei den Hardpower-Waffen bis zur Atombombe hat man da eigentlich krass eskaliert. So sagt man heute, Verifex wird als die Atombombe der Informationsoperationen bezeichnet. Also genauso extremer Gedanke. Und hier kann ich halt wirklich eskalieren mit der Forschung. Hier kann ich schauen, wie weit kann ich denn die Menschen noch manipulieren. Bei der Hard Power ist dann auch irgendwann Schluss mit der Atombombe, oder? Die, wenn ich in die Luft jagt, dann bleibt nicht mehr viel übrig. Und deswegen gab es ja auch damals schon dieses Einstein-Russell-Manifest, die gesagt haben, wir müssen wirklich aufpassen, was wir mit dieser Eskalation bei Hard Power anrichten. Heute sehen wir, bei Soft Power wird eskaliert. Und ich sage halt, es ist wichtig, dass wir darüber Bescheid wissen. Und wir haben immer die Möglichkeit, auch den Fernseher mal auszuschalten, Medien zu meiden, an uns für den Frieden auszusprechen und dann, das wird auch in Zukunft noch möglich sein und dann können wir eigentlich kognitive Kriegsführung auch ein Stück weit neutralisieren. Mit all dem Wissen, mit all der Recherche, mit all dem Wissen aus dem Buch, können Sie nachts noch gut schlafen? Ja, mir geht's gut. Ja. Also ich bin davon überzeugt, dass es auch so bleiben wird, dass wir Propaganda immer neutralisieren können und ich habe auch ganz stark das Gefühl, dass einfach immer mehr Menschen Propaganda hinterfragen, sich bewusst sind, dass sie stattfindet, spüren, dass Softpower eingesetzt wird. Ganz ohne Folgen bleibt es eben nicht. Man bekommt es ein Stück weit mit, man wird misstrauischer. Und natürlich ist es so, dass die NATO schon auch merkt und Regierungen auch merken, dass es diesen ganz großen Vertrauensverlust gibt. Klaus Schwab hat sich kürzlich beklagt, immer mehr Menschen machen irgendwie eine kleine Gruppe von Eliten für ihre Misere verantwortlich. Oder Stoltenberg von der NATO hat das Gleiche gesagt, Mensch, das Vertrauen sinkt. Wir haben vor kurzem in einer Studie festgestellt von Edelman, es gibt eine Kernschmelze des Vertrauens, also das Vertrauen in Regierungen, in Institutionen und auch in die NATO lässt nach. Und das ist halt auch ein Zeichen, dass die Menschen, denke ich, misstrauischer werden. Und da wäre die Botschaft, dass es möglich ist, auch mächtige Akteure zu hinterfragen auf allen Seiten, also Putin hinterfragen, Xi Jinping hinterfragen, Biden hinterfragen, wie alle Regierungen. Die NATO, die WHO, Davos, alle. Klar. Mächtige Institutionen. Mhm. Und dann, wenn man einfach versucht, sich selbst ein Bild zu machen, es ist immer möglich, aus dieser Manipulation auch wieder rauszukommen. Ja, also das kann ich nur unterstreichen und ist wirklich sehr bereichernd gewesen, dieses Gespräch. Gibt es noch irgendwas, was Sie dazufügen möchten? Ich bin jetzt voll, auf jeden Fall. Ich denke mal, ihr auch. Aber gibt es noch einen Punkt, den wir vergessen haben, den wir ergänzen müssen? Ich glaube, es war jetzt ein guter Rundumschlag. Also einfach dieses Bewusstsein um unsere Gedanken und Gefühle wird intensiv gekämpft. Wir müssen darüber Bescheid wissen. Wir sollten ein bisschen die Brillen kennen, ein bisschen die Techniken hinterfragen können und uns dann einfach für den Frieden stark machen. Ja. Das ist immer möglich. Das auf jeden Fall. Und ich hoffe auch, dass ihr euch für den Frieden stark macht, weil Frieden ist die Zukunft und wir alles natürlich für Frieden. Ich kann nur noch mal jedem das lesenswerte Buch empfehlen. Und natürlich, wenn euch das Gespräch gefallen hat, ich bin definitiv dafür, dass ihr es teilt mit möglichst vielen Menschen, weil da waren so viel Informationen drin, so viel positive Gedanken auch, die mich auch zuversichtlich machen, dass ich tatsächlich glaube, dass es ein sehr wichtiges Gespräch war. Und ich danke Ihnen nicht nur für das hervorragende Buch, sondern ich danke Ihnen auch für Ihre Zeit, dass Sie das Wissen mit uns teilen, dass Sie auch versuchen, genauso wie ich, Gutes in die Welt zu bringen, damit wir ja auch in einer guten Welt leben können, gemeinsam als Menschheit, und dass wir die Grenzen einreißen bezüglich Manipulation, Propaganda und irgendwelche Grenzen und so weiter. Also dahingehend tausend Dank für Ihre Zeit, für Ihre Arbeit, und ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Hoffe ich auch, und vielen Dank für die Einladung. Sehr gerne.